Komm, steh auf. Wir können hier nicht bleiben. Es wird schon dunkel. Bald werden sie kommen und dich holen. Denkst du, sie können dich nicht sehen, weil du die Augen zumachst? Ich habe meinen Schuh verloren. Suchst du ihn bitte für mich? Du führst mich aus dem Wald und dann gehe ich weg. Weg von allen. Lass mich, ich kann allein aufstehen. Was willst du denn? Und was wollen Sie? Was wollen Sie? Leben anfangen wollen.